Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together, we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Genau, so sieht's aus. Rebel Diaz aus der Bronx in New York haben es ganz richtig erkannt. Hier ist Radioaktiv Berlin, allerdings nicht mit seiner üblichen Nachmittagsmagazinsendung am Mittwoch, sondern mit einer besonderen Sendung, die wir nur jeden ersten Mittwoch im Monat haben. Und die heißt der Monatsrückblick. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Im Monatsrückblick schauen wir immer auf den Vormonat, auf unsere Magazinsendung, sehen, was dort über die Ausstrahlungszeit hinaus Bedeutung hat. Im November 2018 war das eine ganze Menge, unter anderem zwei Sondersendungen, wo wir uns mit historischen Ereignissen beschäftigt haben, nämlich der Novemberrevolution 1918 in Deutschland und der Black Power Bewegung, beide ja große Jahrestage in diesem Jahr gehabt, 1968, als die Black Power Bewegung sich völlig entfaltet ist, 50 Jahre her, und die Novemberrevolution von 1918 ist genau 100 Jahre her. Aber wir können hier keine 2 Stunden Sondersendung in einer Stunde Monatsrückblick machen. Deswegen überspringen wir die und verweisen alle Interessierten auf unseren Podcast. Da könnt ihr diese Sendung nämlich gerne nochmal hören. Der Podcast ist zu finden auf unserem Blog www.radioaktivberlin.blogsport.de. Und jetzt erzähle ich euch mal, was wir heute wirklich in der Sendung machen. Denn das ist wahrscheinlich interessanter für die kommende Stunde. Zum einen haben wir ein ausführliches Gespräch mit dem Kneipenkollektiv Syndikat geführt. Das ist existenzbedroht. Und über das Syndikat hinaus werden eine Menge Probleme in dieser Stadt deutlich, die sich mit der Gentrifizierung und der Verdrängung aus unseren Lebensräumen und aus unseren sozialen Räumen zusammenhängen. Und was das Syndikat da macht, ich weise gleich darauf hin, es gibt diese Woche auch eine Kundgebung vor der britischen Botschaft. Aber warum das alles ist, das hört ihr nachher in dem Beitrag. Dann wiederholen wir nochmal einen Demonstrationsbericht, denn es hat ja sehr krasse bewaffnete Überfallrazzien der Berliner Polizei auf Berliner linke Wohnprojekte und WGs gegeben. Was da los war und wie die Leute das einstufen und einschätzen, das könnt ihr auch hier in der Sendung hören. Dann haben wir einen Bericht von Mumia Abu-Jamal in der Sendung, der gefangene Radiojournalist, der ja sehr oft oder fast in jeder Sendung bei Radioaktiv zu hören ist. Er berichtet über die Freilassung von Mike Africa, einem Mitglied der MOVE-Organisation, der nach 40 Jahren Haft endlich freigekommen ist. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn ebenfalls in dieser Woche am Sonntag ist der 37. Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal selbst. Und auch da wird es eine Kundgebung geben vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor um 14 Uhr am kommenden Sonntag, aber das werdet ihr nachher auch noch ausführlich hier hören. Und dazu spielen wir einige Bands, die auf dem famosen Radio-Solidaritätskonzert in der Roten Insel gespielt haben Anfang des Monats. Das war wirklich großartig. Und Live-Aufnahmen und Interviews werden ja auch an anderer Stelle hier am Mittwoch noch zu hören sein oder waren zum Teil auch heute Nachmittag schon zu hören. Also da schauen wir auch nochmal zurück auf das Soli-Konzert. Es hat sehr gut funktioniert, es war eine super Stimmung, sehr angenehmer Abend und es blieb am Ende auch wirklich ein wenig Geld hier fürs freie Radio, speziell für die lange von Studio-Ansage übrig. Das hat uns alle sehr gefreut und deswegen feiern wir heute die Bands nochmal ein bisschen ab, die da aufgetreten sind. Okay, los geht's! Yeah.

killjoys, whiners turning on their own, always ready to blame someone. Gerade hörtet ihr die Bloody Marys, eine Frauenpunkband aus der Kreuziger Straße in Friedrichshain, die kurzfristig für Smelly Family eingesprungen waren, eine Punkrockband, die aus allen Teilen des Landes und wahrscheinlich auch des Kontinents kommt. Die mussten nämlich kurzfristig absagen, weil der Schlagzeuger irgendwie schwer verletzt war und sie nicht auftreten konnten. Und dafür sind die Bloody Marys eingestiegen, aber sie haben sich hervorragend in das Programm damals in dem Soli-Abend für das Freie Radio Berlin eingepasst. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf das Interview oder das Gespräch mit Christian vom Syndikat. Er erwähnte ja, dass es verschiedene Kundgebungen gibt. Die eine ist morgen, am Donnerstag, und zwar um 15.30 Uhr geht die los, vor der britischen Botschaft, und zwar nicht auf der Seite vom Brandenburger Tor, also auf Unteren Linden, sondern auf der anderen Seite von Kreuzberg aus kommt, in der Wilhelmstraße 7071. Da beginnt die Kundgebung 15.30 Uhr. Ich schätze, wird bei dem Wetter nicht länger als eine Stunde gehen. Aber sie finden es halt ganz wichtig, auch nochmal diplomatisch darauf aufmerksam zu machen, was ein britischer Immobilienspekulant eben hier gerade anrichtet. Şu an radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Nun ein Beitrag über die Razzien und Überfälle, die sich die Berliner Polizei in letzter Zeit glaubt, rausnehmen zu können gegen Bewohner linker Wohnprojekte und WGs. Was es damit auf sich hat, das strahlten wir auch am 28. November 2018 in unserer regulären Magazinsendung aus. Aber die Probleme, die da bestehen, die wirken leider weiter fort. Deswegen hier dieser Bericht. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. Oh. Oh. Oh. Vor knapp zwei Wochen sind ca. 500 Berliner Polizeibeamte teilweise mit gezogenen Sturmgewehren in Friedrichshain in ein Hausprojekt eingefallen. Wir kennen ja langsam immer mehr solche dramatischen Vorgänge. Die spielten sich zufällig auch noch parallel zum SPD-Parteitag ab, der ja irgendwie vorher schon ein paar markige Sprüche absetzte und Law and Order sich profilieren will. Warum und was ist da geschehen? Nun, die Riga 94, das ist ein Haus in der Riga Straße in Nordkiez von Friedrichshain, ist seit vielen Jahren von Menschen bewohnt, die dort Selbstverwaltung praktizieren und ja, sich auch gegen Gentrifizierung und Angriffe ihres

Ich möchte noch was zu dem Beitrag von Mumia Abu-Jamal sagen, den wir vor wenigen Minuten gehört haben. Er beschreibt darin die Freilassung von Mike Africa. Mike Africa hat 40 Jahre in Haft verbracht. Was Mumia selten sagt, was aber eine Tatsache ist, dass er selber schon 37 Jahre in Haft sitzt und die allermeiste Zeit davon in Isolationshaft verbracht hat, also auf 9 Quadratmetern mit einer Stunde Hofgang maximal werktags. Mumia hat absolute Gewalt und Brutalität durch die Polizei Philadelphias überlebt. Sie haben ihn damals niedergeschossen, durch seine Lungen durch. Sie haben ihn danach versucht, zu Tode zu trampeln und vor einem Laternenpfahl immer wieder mit dem Kopf geschlagen. Sie haben ihn im Krankenhaus vor der Not-OP geschlagen. Danach haben sie ihn in einem manipulierten Verfahren zum Tode verurteilt. Sie haben ihn einem Polizistenmord untergeschoben, weil er als kritischer Journalist zuvor stark die rassistischen Methoden und teilweise auch Tötungen von Jugendlichen durch die Polizei kritisiert hatte, beziehungsweise überhaupt gewagt hat, kritisch in Medien darüber zu berichten. Und er hat jetzt insgesamt 37 Jahre in Haft verbracht. Und das Unglaubliche ist, dass in diesen Tagen immer noch nicht genau klar ist, wird er nun ein neues Revisionsverfahren bekommen oder nicht. Jedenfalls wird es am Sonntag, das ist der 37. Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal, das ist der 9. Dezember, überall auf der Welt Aktionen, Proteste in Solidarität mit dem gefangenen Journalisten verbunden mit der Forderung nach seiner Freiheit geben. So auch in Berlin. Und zwar um 14 Uhr am Brandenburger Tor. Das findet ihr am Pariser Platz natürlich. Da ist die US-Botschaft. Und da auf der Mittelinsel davor wird dieser Protest sein. Es wird eine Stunde gehen. Wegen des Wetters sollten wir das auch nicht länger tun, denn es ist ja sehr hart, dort zu stehen für länger als eine Stunde. Jedenfalls wäre es uns hier auch vom Radioaktiv Berlin und einigen anderen Radiokolleginnen hier auf der Frequenz sehr wichtig, wenn Menschen für den Radiojournalisten und für seine Freiheit auf die Straße kämen, denn das ist, dieser Fall ist brutal, aber er ist mehr als das. Er ist ein Angriff auf kritische Presse und das ist in einem Land, was sich das Land der Freien nennt, von dem wir alle wissen, dass das ein Hohn ist, aber Mumia Abu-Jamal hat stets dafür gekämpft, dass es ein Land der Freien werden könnte und er tut es immer noch aus der Haft heraus, wie ihr ja jede Woche hier in der Sendung hören könnt von Radioaktiv Berlin. Und es wäre super, wenn sich Hörerinnen und Hörer dem anschließen und am Sonntag um 14 Uhr vor die US-Botschaft auf den Pariser Platz kommen, um dort ihre Solidarität mit dem verfolgten Radiojournalisten auszudrücken. So, die Sendung ist jetzt zu Ende. Ihr hört gleich Mumia selber nochmal mit einem alten Jingle, den er in den 90ern im Todestrakt aufgenommen hat. Das wird in dieser Sendung so lange Bestand haben, bis er endlich frei ist und mal vorbeikommt und hier was Eigenes ansagt, beziehungsweise einen neuen und aktuellen Jingle aufnimmt. Und ich verabschiede mich. Wir haben jede Woche die regulären Sendungen, Mittwochnachmittags um 16 Uhr. Mal gucken, wie das jetzt alles so wird, wenn die Umschaltung kommt. Mitte des Monats soll ja alles neu werden auf dieser Frequenz hier. Wir werden sehen. Und wer das nochmal hören will, der kann in einigen Stunden auf unserem Blog gehen. Da wird dann der Podcast von dieser Sendung, natürlich auch von allen anderen, die wir so in letzter Zeit gemacht haben, zu finden sein. Unser Blog heißt radioaktivberlin.blogsport.de. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Markus. Macht's gut. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.